Okay, let's pray. Wir wollen beten. Father, I just ask you that you fill me with your spirit. Vater, ich bitte dich, dass du mich mit deinem Geist füllst. That you speak to us. Dass du zu uns sprichst. I'm willing to set aside my thoughts and my agenda for you to speak. Und ich bin wirklich bereit, meine Gedanken und meine Agenda beiseite zu stellen, damit du reden kannst. I pray that you would be honored and glorified today. Ich bitte, dass du geehrt und verherrlicht wirst heute. And open our hearts to hear from you. Und öffne bitte unsere Herzen, um von dir zu hören. In Jesus' name. In Jesu Namen bitte ich. Amen. Okay, the topic that God laid on my heart a couple months ago, actually. Also das Thema, das mir Gott aufs Herz gelegt hat, eigentlich schon vor ein paar Monaten, is interestingly enough dealing with conflict. Ist interessanterweise der Umgang mit Konflikten. Last time I spoke about forgiveness. Das letzte Mal, als ich hier oben stand, sprach ich über Vergebung. And I talked about how forgiveness depends totally on me. Und ich sprach davon, wie Vergebung etwas ist, das einzig und allein von mir abhängt. With God's help, I can forgive anyone. Mit der Hilfe Gottes kann ich jedem vergeben. But to be reconciled with somebody that I have a conflict with. Aber um mit jemandem versöhnt zu werden, mit dem ich im Konflikt stehe, takes work from me and from the other person. Braucht eine Anstrengung von meiner Seite und auch eine Anstrengung der anderen Seite. So it's always possible to forgive. Also es ist immer möglich zu vergeben. And it is really good to have reconciliation. Und es ist wirklich eine gute Sache, versöhnt zu werden. But not always possible. Aber das ist nicht immer möglich. In fact, conflict is a part of life. Und es ist so, dass Konflikt einfach ein Teil des Lebens ist. When you think about any type of sport, egal an welche Sportart ihr denkt, there has to be some kind of conflict. Da muss es immer einen Konflikt geben. Now you say to me, well, I like to hike, and that doesn't really have anything to do with conflict. Und sagst, na ja, gut, ich gehe vielleicht gern Bergsteigen, und das hat jetzt nicht wirklich etwas mit Konflikten zu tun. But how boring would hiking be if you were just on a treadmill with no resistance, no scenery, nothing to go against you. Aber wie langweilig wäre es, wenn du wandern würdest, einfach auf einem Laufband, ohne Widerstand, ohne Landschaft rundherum. And so you even think about good stories. Every good story has a conflict. Und auch wenn man an gute Geschichten denkt, die es gibt, jede gute Geschichte hat einen Konflikt. This, by the way, is my family when we got our black belts in Taekwondo. Das ist übrigens meine Familie, wie wir unseren schwarzen Gürtel in Taekwondo erhalten haben. We did this because we believe that the family that fights together stays together. Und wir haben das gemacht, weil wir gesagt haben, die Familie, die kämpft, bleibt auch zusammen. Ja. And I can tell you, you do not want to get in the ring with my wife Deanna. Und ich sage, du willst sicher nicht in den Ring mit meiner Frau Deanna steigen. She becomes a totally different person. Sie verändert sich völlig im Ring. But you think about movies. Every movie has a conflict. Aber denkt mal an die Filmindustrie. Jeder Film hat einen Konflikt. Every book has a conflict. Oder jedes Buch hat einen Konflikt in sich. Every life has a conflict. Und jedes Leben hat einen Konflikt. In fact, if you have a relationship with somebody and you never have conflict, you don't have much of a relationship. In der Tat ist es so, wenn du in einer Beziehung mit einem Menschen bist und es gibt keinen Konflikt, dann hast du keine wirkliche Beziehung. Conflict is important. Konflikte sind wichtig. There's a book called The Five Dysfunctions of a Team. Und es gibt ein Buch, das nennt sich Die fünf Dysfunktionalitäten eines Teams. And this is by Patrick Lencioni, who is a business guru type of person. Und Patrick Lencioni ist der Autor, das ist so eine Art Business Guru. And he says one of the dysfunctions is the absence of conflict. Und er sagt, eine dieser Dysfunktionalitäten in einem Team tritt dann auf, wenn es keinen Konflikt innerhalb des Teams gibt. If you have a team or a family or a relationship without conflict, wenn du ein Team, eine Familie hast ohne Konflikt, then either you really aren't close enough to have conflict, dann steht ihr euch entweder nicht nahe genug, um es zu einem Konflikt kommen zu lassen, or you are denying the conflict that's there. Oder man leugnet den Konflikt, der aber in Wahrheit da ist. There's another book called Peacemaker by Ken Sandy. Und es gibt noch ein anderes Buch, Peacemaker heißt es, Friedensstifter von Ken Sandy. And I am going to actually admit to you. Und ich möchte euch gegenüber zugeben, that all of the material for today's sermon is not from me. Dass da das ganze Material für die Botschaft heute nicht von mir selbst stammt. I have totally stole it from Ken Stanley. Ich habe total gestohlen, also plagiarisiert von Ken Sandy. Yeah, and plagiarized too. Thank you. See, we're starting to have conflict. Yeah. This is good. The reason for this is about 15 years ago. Der Grund dafür liegt circa 15 Jahre zurück. I went to a training that was put on by his organization. Und ich war bei einem Training, einer Schulung, die von seiner Organisation durchgeführt wurde. And it was on managing conflict. Und da ging es um Konfliktbewältigung, Konfliktmanagement. And it was truly the best training that I've ever seen on und managing conflict. Es war wirklich das beste Training, das ich je besucht habe, wenn es um Konflikte ging. And everything I've seen ever since has never been as good as this. Und alles, was ich danach besucht habe, war nie so gut wie das Seminar damals. And I think the reason is because it takes almost everything you could think of from the scripture. Und der Grund, warum dieses Seminar so gut ist, liegt darin, dass eigentlich alles, was darin angesprochen wird, aus der Schrift herauskommt, aus der Bibel. And it gives you all that information. Und es gibt dir all diese Informationen. And helps you understand that there are many, many ways to deal with conflict. Und hilft zu verstehen, dass es vielerlei Weisen gibt, um mit Konflikt umzugehen. And there's actually at least 12 different ways to deal with conflict. Mindestens 12 verschiedene Arten, um mit Konflikten umzugehen. And what he has in this book is this thing called the slippery slope. Und was in diesem Buch hat, nennt also die rutschige Rutschbahn. Die rutschige Ebene. And the reason it's called that is because there's about 6 responses that are peacemaking responses in the middle there. Und der Name kommt daher, es gibt in der Mitte 6 Antworten auf Konflikt, die friedensstiftend sind. But as you get towards the edges, it becomes very steep. Aber wenn man an den Rand eben dieses Halbkreises geht, wird es steil. And you can easily slip into the 6 responses that are not peacemaking responses. Und dann kann man leicht in jeweils 3 verschiedene Antwortmöglichkeiten geraten, die eben nicht zu einem Frieden führen. And so we are quickly going to go through this. Und wir werden uns also ganz schnell da durcharbeiten. We'll take a full 3-day seminar and pack it into the next 4 hours. Also ein dreistündiges Seminar wird es in den nächsten 4 Stunden komprimiert. Or less. Oder vielleicht auch weniger. So what I would suggest you would do is either get the book. Also was ich vorschlage, ist, dass man sich entweder das Buch besorgt. Or get the CD of this message. Oder die CD oder die MP3 dieser Predigt. Or write down all of the verses that are mentioned. Oder euch alle Verse notiert, die genannt werden. In order, because this is so important. Weil das eben so wichtig ist. And this is something that we each need to study and understand on our own. Und das ist nämlich etwas, das jeder von uns verstehen muss und auch für sich selbst durchdenken und because studieren muss. Every one of us is going to and is and was involved in conflict. Denn jeder von uns war schon, ist oder wird in einen Konflikt geraten. So let's talk about the escape responses. Those are the ones on the left side. Und wir fangen ganz links an bei den Möglichkeiten des Verleugnens, des Entfliehens. And so first we'll talk about denial. Und so ist einmal die Verleugnung der erste Punkt. And here in 1 Samuel 2 verses 22 through 25. Und hier gibt es eine Schriftstelle aus dem ersten Buch Samuel Kapitel 2 ab Vers 22. Now Eli, who was very old, heard about everything his sons were doing to all Israel and how they slept with the women who served at the entrance to the tent of meeting. Und Eli war sehr alt geworden und hörte alles, was seine Söhne ganz Israel antaten und dass sie bei den Frauen lagen, die am Eingang des Zeltes der Begegnung Dienst hatten. So he said to them, why do you do such things? Und sprach zu ihnen, warum tut ihr dergleichen Dinge? I hear from all the people about these wicked deeds of yours. Denn ich höre diese eure bösen Taten von dem ganzen Volk. No, my sons, it is not a good report. Nicht doch, meine Söhne, denn das ist kein gutes Gerücht, von dem ich im Volk des Herrn reden höre. That's spreading among the Lord's people. If a man sins against another man, God may mediate for him. Wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, so entscheidet Gott über ihn. But if a man sins against the Lord, who will intercede for him? Wenn aber jemand gegen den Herrn sündigt, wer wird dann für ihn eintreten? His sons, however, did not listen to their father's rebuke. Aber sie hörten nicht auf die Stimme ihres Vaters. For it was the Lord's will to put them to death. Denn der Herr war entschlossen, sie zu töten. So here we have an example of two young men. Also hier haben wir das Beispiel zwei junger Männer, who just denied that there was a problem at all. Die einfach geleugnet haben, dass es ein Problem gab. And if you know the whole story, you know that in a sense their father denied it as well. Und wer die ganze Geschichte kennt, weiß auch, dass ihr Vater sie eigentlich auch verleugnet hat, diese Sache. It was only after a long time when these kids were really really bad that he said something. Und es war erst nach einer sehr sehr langen Zeit, dass das vor sich ging, dass er etwas gesagt hat. And a lot of us tend to deny things that cause conflict. Und viele von uns neigen dazu, einfach das zu leugnen, was Konflikt verursacht. Because we don't want to deal with it. Weil wir uns nicht damit auseinandersetzen möchten. But denial is a slippery slope. Aber wie gesagt, Verleugnung ist eben so eine rutschige Bahn. And you may even slip into something that's like death. Und man kann sogar in etwas hineinrutschen, das vielleicht sogar bis zum Tod führt. The second escape response is flight. Die zweite Antwortmöglichkeit, die Verleugnung bedeutet, ist Flucht. In Genesis 16, verses 6 through 8. Und hier haben wir 1. Mose 16, 6 bis 8. This is a situation where Abraham had two wives. Das ist die Situation, als Abraham zwei Frauen hatte. Which is always a bad idea. Und das ist immer eine schlechte Idee. Of course, Hagar, which was his least favorite wife, und die Hagar, die eben also nicht seine bevorzugte Frau war, was the one who had a child. War die Frau, die ein Kind. And Sarah, und Sarah was naturally jealous. War natürlich eifersüchtig auf das. So Sarah complained to Abraham. Und so hat Sarah sich beschwert bei Abraham. Now you have to know it was Sarah's idea that Abraham married Hagar. Aber es war, wisst ihr wahrscheinlich vielleicht, dass es in erster Linie Sarahs Idee war, dass er die Hagar überhaupt als Zweitfrau nimmt. But in order so that Abraham could have a son. Damit eben Abraham einen Nachkommen hätte. But then when Hagar had a son. Aber dann, als die Hagar tatsächlich schwanger wurde. Hagar was maybe not so wise in her words. War die Hagar vielleicht nicht sehr geschickt in ihrer Wortwahl? And so Sarah is now angry at Abraham for doing this. Und jetzt ist die Sarah eigentlich sauer auf den Abraham, dass So she comes to him. Und so kommt sie nun zu ihm. So Abraham's answer is, "Your servant is in your hands." Und Abraham antwortet ihr hier und sagt, siehe, okay. Und Abraham sagte zu Sarah, siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Do whatever you think is best. Mache mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Then Sarai mistreated Hagar, so she fled from her. Als Sarah sie aber demütigte, da floh sie vor ihr. The angel of the Lord found Hagar near a spring in the desert. Und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste. It was the spring that is beside the road to Shur. An der Quelle auf dem Weg nach Shur. And he said, Hagar, servant of Sarai. Und er sprach, Hagar, Magd Sarais. Where have you come from and where are you going? Woher kommst du und wohin gehst du? I'm running away from my mistress Sarai. Und sie sagte, vor Sarah, meiner Herrin, bin ich auf der Flucht. Now, running away is not always a bad option. Davon zu laufen ist nicht immer eine schlechte Option. If somebody is coming after me with a knife, I'm running away. Wenn jemand mit dem Messer auf mich losgeht, laufe ich davon. But often we run away from these problems. Aber oft laufen wir vor Problemen davon. And that solves nothing. Und das ist eine Reaktion, die nichts löst. A third escape response is suicide. Eine dritte Möglichkeit, dem Ganzen zu entkommen, ist Selbstmord. And in Matthew 27 we have an example of that. Und in Matthäus 27 finden wir ein Beispiel dafür. Early in the morning, all the chief priests and the elders of the people came to the decision to put Jesus to death. Als es aber Morgen geworden war, hielten alle Hohepriester und Ältesten des Volkes Rat gegen Jesus, um ihn zu Tode zu bringen. They bound him, led him away, and handed him over to Pilate, the governor. Und nachdem sie ihn gebunden hatten, führten sie ihn weg und überlieferten ihn dem Statthalter Pontius Pilatus. When Judas, who had betrayed him, saw that Jesus was condemned, he was seized with remorse. Als nun Judas, der ihn überliefert hatte, sah, dass verurteilt wurde, reute es ihn. And returned the 30 silver coins to the chief priests and the elders. Und brachte die 30 Silberlinge den Hohepriestern und den Ältesten zurück. I have sinned, he said, for I have betrayed innocent blood. Und sagte, ich habe gesündigt, denn ich habe schuldloses Blut überliefert. What is that to us? They replied, that's your responsibility. Sie aber sagten, was geht uns das an? Sieh du zu. So Judas threw the money into the temple and left. Then he went away and hanged himself. Und warf die Silberlinge in den Tempel und machte sich davon, ging hin und hängte sich. If you read the Gospels, you know that there are some similarities between Judas and Peter. Wenn man die Evangelien liest, kommt man drauf, dass es Ähnlichkeiten gibt zwischen Petrus und zwischen Judas. Judas killed himself. Judas beging Selbstmord. Peter became a leader, the leader of the church. Und Petrus wurde der Leiter der Gemeinde. But they both betrayed Jesus in some way. Aber beide haben Jesus verraten auf eine gewisse Art und Weise. But Judas chose to commit suicide. Judas wählte aber den Weg in den Selbstmord. And I've heard it said that suicide is a permanent solution to a temporary problem. Und ich habe mal den Ausspruch gehört, dass Selbstmord eine permanente Lösung für ein zeitlich begrenztes Problem ist. What would have happened if Peter had committed suicide? Also was wäre passiert, wenn Petrus Selbstmord begangen hätte? He felt terrible. He had betrayed Jesus. Denn fühlte sich furchtbar. Hatte Jesus verraten. He went out and wept bitterly. Und ist hinausgegangen. Hat bitterlich geheult. But he allowed Jesus to come and speak to him. Aber hat es zugelassen, dass Jesus zu ihm kommt und zu ihm spricht. And Judas did not allow that possibility. Und Judas hingegen hat diese Möglichkeit nicht zugelassen. So you see at the very very left side of the slippery slope is suicide. Man sieht also am ganz ganz linken Rand dieses Halbkreises steht auch der Selbstmord. And that's the worst of the escape responses. Und das ist eben die schlimmste Art einen Konflikt zu vermeiden. Then if we look over at the right hand side to the attack responses. Und wenn man sich dann auf der rechten Seite anschaut, die Antwortmöglichkeiten, die einen Angriff darstellen. There's three on that side as well. Da gibt es auch drei. And the first is the first is assault. Und der erste ist die Anschuldigung. And Ken Sandy talks about physical assault as well as verbal assault and emotional assault. Und Sandy sagt eben, dass es zwei Arten von Angriff gibt, entweder verbal oder sogar körperlich. And in Ephesians 4 it talks about some of these types of assault. Und im Epheserbrief im Neuen Testament spricht es von diesen Dingen. In chapter 4 verse 30. Also Epheser 4 Vers 30. And do not grieve the Holy Spirit of God. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. With whom you were sealed for the day of redemption. Mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Get rid of all bitterness, rage and anger. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn. Brawling and slander. Und Geschrei und Lästerung. Along with every form of malice. Sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Be kind and compassionate to one another. Seid aber zueinander gütig, mitleidig. Forgiving each other. Und vergebt einander. Just as in Christ God forgave you. So wie Gott in Christus euch vergeben hat. And so he talks about how when we first started to follow Jesus. Und so spricht davon, wenn wir eben anfangen, Jesus zu folgen. The Holy Spirit was given to us like a deposit. Wurde uns der Heilige Geist gegeben, so wie eine Art Anzahlung. He's here to show us, to give us courage to know that all of God's promises will come true. Also ist da, uns zu zeigen und zu ermutigen, dass alles, was Gott versprochen hat, wahr werden wird. But we can cause him to grieve. Aber wir können den Heiligen Geist betrüben, wie es hier heißt. And one way we can do that is to hold on to bitterness and rage and anger. Und eine Art, das zu machen, ist, dass man eben an einer Bitterkeit, an Zorn, an Wut festhält. Another way is to fight, brawling. Und eine andere Art und Weise ist eben zu kämpfen. Or fight verbally with slander. Oder auch verbal zu kämpfen, ja, and all kinds of malice. Verleugnen, also alle möglichen schlechten Dinge. Instead, he commands us to be kind and compassionate to each other. Aber ganz anders sagt eben, dass wir freundlich und einander vergeben sollen. And that we should continue to forgive each other. Und dass wir eben darin anhalten sollen, einander zu vergeben. So assault and slander are not options that God endorses for dealing with conflict. Und so hat eben dieser Streit und auch diese Lästerung, es ist nicht das, was Gott für Konfliktsituationen möchte. Another thing on the attack response is litigation, which is suing somebody. Ja, also eine andere Möglichkeit der schlechten Art auf Konflikt zu reagieren ist die Klage. And in 1 Corinthians chapter 6 Paul speaks about this. Das ist die die rechtliche Klage. Now Paul speaks in terms of us as Christians dealing with each other. Und Paulus spricht hier in diesem Brief davon, wie Christen miteinander umgehen in Konfliktsituationen. He is not speaking right here about whether being a lawyer or a judge is good or bad. Also er spricht nicht davon, ob es der Beruf eines Anwaltes oder eines Richters eine gute oder schlechte Sache ist. But let's just look at what he says. Aber lesen wir das einfach, was er hier schreibt. If any of you has a dispute with another, dare he take it before the ungodly for judgment instead of before the saints? Bringt es jemand von euch, der einen Rechtsstreit mit einem anderen hat, über sich vor den Ungerechten zu streiten und nicht vor den Heiligen? Do you not know that the saints will judge the world? Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? And when he says saints, he doesn't mean like Mother Teresa. Und wenn die Heiligen hier ausspricht, dann meint er hier nicht eine Mutter Teresa. It may include Mother Teresa, but we are all saints. Es mag sie vielleicht einschließen, aber er meint hier Heilige in einem allgemeinen Sinn, die Gläubigen. Is it incredible to you to think that we will judge the world? Ist es unglaublich für euch, dass wir die Welt richten werden? I can tell you I'm not ready for that. Und ich kann euch sagen, ich selbst bin noch nicht dazu bereit. But I think there will come a time when we are. Aber ich glaube, es wird eine Zeit kommen, wo wir dazu bereit sind. And if you are to judge the world, are you not competent to judge trivial cases? Und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr dann nicht würdig, über die geringsten Dinge zu richten? Do you not know that we will judge angels? How much more the things of this life? Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr über Alltägliches? Therefore, if you have disputes about such matters, appoint as judges even men of little account in the church. Wenn ihr nun über alltägliche Dinge Rechtshändel habt, so setzt ihr die zu Richtern ein, die in der Gemeinde nichts gelten. So Paul was saying, it's better to have some slob from your church as your judge than go to court. Also Paulus sagt hier, es ist eigentlich besser, dass einfach irgendwer aus der Gemeinde sozusagen als Richter eingesetzt wird, als vor ein echtes Gericht zu gehen. So that's probably why the church chose me to be a mediator. Und deswegen hat wahrscheinlich die Gemeinde mich ausgewählt, um als Mediator zu fungieren. Because anybody can do it. Weil es jeder machen kann. But the idea is, instead of dragging each other to court when somebody has done you wrong. Aber der Gedanke ist, bevor man jemanden vor Gericht zehrt, nur weil einem Unrecht getan wurde, we should be able to work these things through ourselves. Sollten wir in der Lage sein, diese Dinge selbst durchzuarbeiten. And it's actually better to be wronged by somebody and not have it brought to justice. Und es ist eigentlich besser, wenn einem Unrecht getan wurde, es so zu lassen und nicht zu klagen. And to just allow another Christian to do something wrong, und es einfach zulassen, dass ein anderer Christ mir Unrecht tut, than it is to bring him to court, als ihn vor Gericht zu bringen. So that's a second attack response, is to sue somebody to bring him to court. Und das wäre die zweite Möglichkeit auf der rechten Seite, auf Konflikt zu reagieren, indem man jemanden klagt. The third attack response is murder. Und die dritte Antwortmöglichkeit, die Angriff bedeutet, ist Mord. And it's interesting that on the far side of the escape response is suicide. Und es ist interessant, dass eben ganz links, wenn ihr euch erinnern könnt, war der Selbstmord. And on the far side of the attack response is murder. Und auf der ganz rechten Seite ist der Mord. And you might say, Well, you know, I'm safe from that one. I haven't killed anybody yet. Und du magst vielleicht sagen, okay, also das geht mich jetzt nichts an. Ich habe noch nie jemanden getötet. Or the one time I did, nobody found out about it. Oder das eine Mal, wo es halt passiert ist, bis jetzt weiß noch niemand davon. But Jesus had some interesting things to say about that. Aber Jesus hat ein paar interessante Dinge über diese Sache zu sagen. Matthew 5. Und zwar in Matthäus Kapitel 5. Jesus was standing on the hillside talking mainly to his closest friends. Da steht Jesus auf einem Hügel und er spricht zu seinen Freunden. And also there was a crowd of people listening. Und es war wahrscheinlich eine größere Volksmenge auch noch da, die zuhörte. And he's going through all the Jewish laws. Und Jesus geht hier durch alle möglichen jüdischen Gesetze und erklärt sie. And he's speaking to people who think maybe they haven't broken very many laws. Und er spricht wahrscheinlich zu Leuten, die sich denken, ich breche nicht sehr viele dieser Gesetze. So he says, for example, you have heard that it was said to people long ago. Und so sagt er, also ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist. Do not murder, and anyone who murders will be subject to judgment. Du sollst nicht töten. Wer aber töten wird, wer aber tötet, wird dem Gericht verfallen sein. But I tell you that anyone who is angry with his brother will be subject to judgment. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinem Bruder ohne Grund zürnt, dem Gericht verfallen sein wird. And the idea here is kind of a hate. Und der Gedanke dahinter ist ein Hassgefühl. The reason anger is involved is it so easily turns into hate. Und der Grund, warum warum hier Wut genannt wird, ist, weil es sich das leicht in Hass umschlagen kann. And that is why we're encouraged in other areas not to let the sun go down on our anger. Und deswegen heißt es an einer anderen Stelle, dass man die Sonne nicht über den eigenen Zorn untergehen lassen Because soll. Because if we remain angry for days and days and weeks and weeks, denn wenn man Tage oder Wochen lang wütend ist und zornig ist, the fruit of that is bitterness and hate. Ist die Frucht dessen Bitterkeit und Hass. Okay, so we've spent some time talking about responses to conflict that are not good. Und jetzt haben wir ein paar Minuten damit verbracht, uns über Antwortmöglichkeiten Gedanken zu machen, die nicht gut sind. And these are the reasons why a lot of us hate conflict. Und das sind die Gründe, warum viele von uns Konflikt nicht mögen. Because we can feel this slippery slope. Denn wir fühlen immer diesen rutschigen Abhang. And we're afraid that we're going to fall off. Und haben dann das Gefühl, dass wir da abrutschen werden. And yet there are at least 6 responses to conflict that are very constructive and positive. Und doch gibt es 6 Antwortmöglichkeiten auf Konflikte, die sehr positiv und sehr konstruktiv sind. These are called the peacemaking responses. Und sie werden genannt, also die friedensstiftenden Antworten. So we're just going to go through those real quickly. Und wir möchten die auch ganz kurz anschauen. The first one is to overlook. Das erste ist, dass man etwas einfach übersieht, vergibt. Proverbs 19, verse 11 talks also about this. In den Sprüchen wird davon geredet, Sprüche 19, Vers 11. Says, a man's wisdom gives him patience. Die Weisheit eines Mannes gibt ihm Geduld. It is to his glory to overlook an offense. Es ist zu seiner Ehre, wenn er eine Beleidigung übersieht. Now, this looks a lot like denial. Das sieht eigentlich der Verleugnung sehr ähnlich. But it's different. Aber es ist doch von anderer Qualität. And that's why this takes wisdom. Und deswegen braucht man dafür Weisheit. Can you imagine if we were to get a mediator for every time somebody offended us in the smallest little way? Und könnt ihr euch vorstellen, wie das wäre, wenn man immer gleich einen Mediator zu Rate zieht, wenn man nur auf die kleinste Art und Weise irgendwie wenn man beleidigt wird, ja. So Greg says to me, you're wearing black, I hate black. Also Greg sagt zu mir, du trägst heute schwarz, ich hasse schwarz. Only idiots wear black. Nur Idioten tragen schwarz. Now, if I need to sit down with Greg and have a heart-to-heart conversation for 2 hours, und wenn wir uns jetzt hinsetzen müssten und 2 Stunden lang wirklich so von Herz zu Herz, von Mann zu Mann that's sprechen, all I would ever be doing. Dann würde ich wahrscheinlich zu nichts anderem mehr kommen. Because there are things that happen to us every day that irritate us or frustrate us. Denn es gibt Dinge und die passieren uns täglich, Dinge, die uns irritieren oder Dinge, die uns frustrieren. And it is to our glory to overlook those things. Und es ist aber hier zu unserer Ehre oder zu unserer Herrlichkeit, dass man diese Dinge einfach übersieht. People who are angry and always take offense at every little thing. Denn Leute, die wütend sind und immer gleich Anstoß nehmen an jeder Kleinigkeit. That's just not the way to live. Das ist einfach keine Art und Weise, sein Leben zu führen. So there are some things that it is good for us to overlook. Also es gibt Dinge, wo es gut ist, wenn man einfach drüber hinwegsieht. Now how do you know whether you're overlooking something or just simply denying it? Jetzt da, wie kann man den Unterschied machen zwischen, dass man etwas übersieht und dass man etwas verleugnet. When you overlook it, it's gone. Wenn man etwas übersieht, dann ist es weg. You have peace. Du hast Frieden in deinem Herzen. Next time I see Greg, the first thing that pops in my mind. Das nächste Mal, wenn wir uns wieder begegnen, Greg, das erste, was mir in den Sinn kommt. It's not. Here's the guy who called me an idiot. Hier ist der mich einen Idioten genannt hat. And I start feeling tension. Und ich fühle diese innere Then I have not overlooked the offense. Dann ist es wirklich so, dass ich diese Beleidigung nicht übersehen habe. I know that there is a problem. Oder darüber hinweggesehen habe, sondern ich weiß, es gibt immer noch ein Problem zwischen But uns. When I see Greg and I'm like, ah, oh, hey, Greg's wearing a black scarf. Aber wenn ich den Greg anschaue, hey, er trägt heute einen schwarzen Schal. That's cool. Das ist cool. Ne? And you know, then I know, okay. It's gone. Dann We're good. Weiß ich für mich selbst, okay, die Sache ist erledigt. Es ist It's gut. Not important if Greg even knows that offended me. Es ist auch gar nicht wichtig, dass Greg weiß, dass mich das damals gestört hat oder getroffen hat. So overlooking is an important response to some conflicts. Also über etwas hinwegsehen ist eben eine sehr wichtige Art und Weise, mit einem Konflikt auch umzugehen. Reconciliation is a good response. Die Versöhnung ist eine sehr gute Antwortmöglichkeit. And Jesus again, when he was in the same conversation with his friends on the mountain. Und in der gleichen Situation, Jesus spricht zu seinen Jüngern auf diesem Berg. He talked about this in Matthew 5, verse 23 and 24. Sprach er darüber, Matthäus 5, Vers 23. He said, therefore, if you're offering your gift at the altar. Und er sagt, wenn du nun deine Gabe darbringst zum Altar and there remember that your brother has something against you, und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, leave your gift there in front of the altar. So lass deine Gabe vor dem Altar liegen. First go and be reconciled to your brother. Und geh zuvor hin und versöhne dich mit ihm. Then come and offer your gift. Und dann komm und bring deine Gabe da. So what that means is you're here worshiping at CIG. Und was das eben bedeutet für dich ist, dass du vielleicht hier bist in der Anbetung in der CIG. And all of a sudden I remember Oh, Greg is upset at me because of how I treated him as a translator. Und dann plötzlich fällt mir ein, oh, Greg hat ein Problem mit mir, weil ich ihn schlecht gehandelt habe. Not only is Greg upset with me, but also Victoria is upset. Nicht nur Greg, sondern auch Victoria ist sauer auf mich. The whole family. Eigentlich die ganze Familie. And I need to make that right somehow. Und also ich muss das irgendwie richtig stellen. Jesus is saying, drop everything, even if you're worshiping me, even if you're doing something Und important. Jesus sagt ja, lass alles fallen, selbst wenn du dabei bist, mich anzubeten. I gotta alles come fallen. To Greg and Victoria. I gotta say, man, I'm sorry, I didn't treat you right. Und ich muss zuerst zu Greg und Victoria gehen und muss mich bei ihnen entschuldigen und sagen, es tut mir leid, ich habe euch nicht richtig behandelt. I took you for granted. Ich habe euch einfach für gegeben genommen. I made jokes out of you on stage. Und ich habe mich über euch lustig gemacht, vielleicht auch auf dem Podium. Oh wait, you did that to me. Oder Moment mal, das war ja umgekehrt. Oh. And I need to make that right if I can. Und ich muss das irgendwie wieder richtigstellen, wenn das möglich ist. So this is a type of reconciliation when I know that somebody has something against me. Und das ist eine Art der Versöhnung, wenn mir bewusst ist, dass jemand anderer etwas gegen mich hat. There's also something called negotiation. Und es gibt auch etwas, das nennt man Verhandlung. And this mainly has to do with material issues, with physical things. Und da geht's meistens um materielle Dinge, um physische Güter. Somebody borrows my car and wrecks my car. Also jemand borgt sich zum Beispiel mein Auto aus, meinen Wagen und hat einen Unfall damit. And this person is a brother in Christ. Und diese Person ist ein Bruder in Christus. And you know, there's a problem here because he doesn't really want to pay to repair the car. Und wir haben ein Problem, denn er möchte nicht unbedingt jetzt den Schaden bezahlen. But we have a fairly good relationship, so we can negotiate. Aber we can talk this out. Aber wir haben eine ganz gute Beziehung und wir können das ausverhandeln. And this works best if we follow the instructions in Philippians chapter 2, verse 4. Das funktioniert am besten, wenn man sich an Philipper 2, Vers 4 hält. Where it says each of you should look not only to your own interests but also to the interests of others. Und da steht, ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das des anderen. When both me and my friend are doing this, also wenn beide Parteien, ich selbst und mein Freund, sich daran halten, we can negotiate a solution to this wrecked car. Können wir eine Lösung finden zu dem Problem des beschädigten Autos. And we can still be friends. Und wir können trotzdem dabei Freunde bleiben. So that's another way to deal with conflict. Und das ist auch eine Art und Weise, mit Konflikt umzugehen. Another way is mediation. Und eine weitere Möglichkeit ist die Mediation. One example of that is in Matthew 18. Und ein Beispiel dafür ist in Matthäus Kapitel 18. This is again, I believe, Jesus speaking. Und das ist wieder Jesus, der spricht. Says, if your brother sins against you, go and show him his fault, just between the two of you. Wenn aber dein Bruder sündigt, so gehe hin und überführe ihn zwischen dir und ihm allein. If he listens to you, you have won your brother over. Wenn er auf dich hört, so hast du einen Bruder gewonnen. But if he will not listen, take one or two others along. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir. So that every matter may be established by the testimony of two or three witnesses. Damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. I think this works best in this context. Und ich glaube, das funktioniert am besten in diesem Kontext. Where if Greg and I have this problem, wo wenn Greg und ich ein Problem haben, and we just can't seem to work it out, und wir es einfach nicht schaffen, es zu lösen, but there's somebody else that we trust that can help us with that. Aber es gibt eine dritte Person, die uns, der wir beide vertrauen, die uns damit helfen kann, dabei helfen kann. Then that person or two people can come in and we can talk this out together. Dann kann diese Person oder zwei andere hereinkommen und wir können das miteinander besprechen. Mediation can sometimes expand to more and more people. Mediation kann auch ausgeweitet werden auf mehrere Personen. But then it becomes very important that we are all clear about the goals. Aber dann ist es eben sehr klar, dass wir uns alle des Zieles bewusst sind, auf das wir steuern. And of course, it's not possible for all people, if you have 10 or 12 or 20 or 30 people, it's not possible for them all to speak at once. Und es ist auch nicht möglich, dass wenn da 10, 12 oder noch mehr Leute beteiligt sind, dass sich alle einbringen, alle sprechen können. And so you have to have really kind of a strong structure to make sure that the goals of the mediation are fulfilled. Und so muss man eben eine sehr starre Struktur haben, die eben dafür sorgt, dass das Ziel des Gesprächs. Now there's one other thing I want to point out about this is that if you look at Matthew 5 and Matthew 18. Und worauf ich noch hinweisen möchte, ist, dass wenn man sich diese zwei Stellen, Matthäus 5 aus der Bergpredigt und Matthäus 18 ansieht. Matthew 5 is what you do if you know somebody has a problem with you. Also Matthäus 5 stellt die Regel auf, was ich tue, wenn jemand anderer ein Problem mit mir hat. Matthew 18 has to do with when you have a problem with somebody else. Matthäus 18 hier spricht davon, wenn du ein Problem mit jemandem hast. And if you notice, if both of you are listening to Jesus's words, und euch fällt vielleicht auf, dass wenn beide auf die Worte Jesu hören, so Greg knows that I have a problem with what he said. Also zum Beispiel Greg weiß, dass ich ein Problem habe mit dem, was er gesagt hat. And I know that I have a problem with what he said. Und ich bin mir auch bewusst, dass ich ein Problem habe mit dem, was er gesagt hat. We should be approaching each other at the same time. Sollten wir eigentlich gleichzeitig aufeinander zugehen? Because one of us is listening to Matthew 5. Denn einer von uns hört auf Matthäus 5. And the other is listening to Matthew 18. Und der andere wendet Matthäus 18 an. You see, it doesn't matter who was the offender. Und es ist eigentlich egal, wer sozusagen der Schuldige ist oder der Angreifer ist. Going toward each other to try to reconcile. Sondern man sollte aufeinander zugehen, um sich wieder zu versöhnen. And so we can't just sit and say, well, Greg was the one who did, you know, the awful thing. So I'm just going to wait for him. Man kann nicht sitzen bleiben und sagen, okay, Greg hat das Ganze angefangen. Also ich bleibe jetzt einfach sitzen und warte, bis er kommt. And when he repents and confesses of his sin, then he can come and talk to me. Und wenn er eben Buße tut und dann kann er ja kommen und mit mir sprechen. And Greg at the same time can't say, well, I don't really think what I did was that bad. Und Greg kann aber gleichzeitig nicht sagen, naja, ich finde das jetzt nicht so schlimm, was ich gemacht habe. So I'm going to wait for Tim to get over himself and then everything will be fine. Jetzt warte ich halt, bis der Tim sich wieder beruhigt und dann ist eh wieder alles in Ordnung. We both, if we know there's a problem, we both should be moving toward each other. Sondern wir beide, also wenn uns beiden ein Problem bewusst ist, sollten wir uns aufeinander zubewegen. Now this idea of mediation can go one step farther to something called arbitration. Und diese Mediation kann einen Schritt weitergehen. Und es nennt sich bis zu einem Schiedsgericht gehen. And this is something in 1 Corinthians 6:4. Und das wird im 1. Korintherbrief Kapitel 6. Where we read this before. Genannt. If you have disputes about such matters, appoint as judges even men of little account in the church. Und das haben wir vorher schon gelesen. Wenn ihr nun über alltägliche Dinge Rechtshändel habt, so setzt. Ja, das ist im Deutschen anders. Setzt also aus der Gemeinde ein, um die Sache zu lösen. And so the idea with arbitration is a mediator really has no authority. Also ein Mediator hat nicht wirklich Autorität. A mediator is more of a friend who comes alongside and tries to help. Ein Mediator ist eher jemand, der dich begleitet, an die Seite kommt und versucht dadurch zu begleiten. Two groups that submit to arbitration give that mediator more authority. Aber zwei Gruppen, die sich darauf einigen, sich einem Schiedsgericht unterzuordnen, geben diese Macht sozusagen nach außen hin ab. So they trust the arbitrator. Also sie vertrauen dem Richter. And then they ask him or her to make decisions. Und dann bitten sie ihn oder sie eine Entscheidung zu fällen. And they have already agreed to whatever decisions the arbitrator makes. Und die beiden haben sich schon vorher darauf geeinigt, dass sie sich an das halten wollen, was dieses Schiedsgericht entscheidet. And this is sometimes a good way to solve things that just seem to be unsolvable. Und das ist oft eine gute Möglichkeit, um Dinge zu lösen, die eigentlich unlösbar sind. Where somebody who is neutral and outside of the situation has to decide for the groups what's going to happen. Wo ein Außenstehender, eine neutrale Person einfach entscheidet, was für diese beiden Parteien zu tun ist. So another response to conflict is something that Ken Sandy calls accountability. Und eine weitere Möglichkeit ist noch die Verantwortlichkeit. This is farther on in the Matthew 18 passage. Und das finden wir etwas weiter hinten in diesem Abschnitt, Matthäus 18. And in Matthew it talks about Greg having a problem with me, so he comes to me. Da spricht Matthäus davon, dass also Greg ein Problem mit mir hat und zu mir kommt. And then when he comes to me, I just blow him off. It doesn't work. Und wenn er jetzt zu mir kommt und mit mir spricht, dann lasse ich ihn sozusagen abblitzen. So Greg picks Mike and has Mike come with and so, talk to me again. Try to help me understand. Bittet Greg dann Mike mitzukommen und die beiden kommen zu mir und versuchen mit mir zu reden. And I say, you know what? I don't really care about you. I want to do what I want to do. Und meine Antwort ist, naja, mir ist es eigentlich relativ egal jetzt. Ich mache jetzt einfach, was mir richtig scheint. I think you guys are both crazy anyway. Ich glaube, ihr beiden tickt sowieso nicht ganz richtig. And I just totally don't have any humility or any want to reconcile. Und ich habe einfach selber überhaupt kein Bedürfnis, keine Demut, die Beziehung wiederherzustellen. Then what Jesus says after this process of mediation has failed. Und was Jesus dann sagt, also wenn dieser Prozess der Mediation fehlgeschlagen ist. He says if he refuses to listen to them, tell it to the church. Dann sagt er, wenn er auch das sozusagen ausschlägt, so sagt es der Gemeinde. And if he refuses to listen even to the church, treat him as you would a pagan or a tax collector. Wenn er aber auch auf die Gemeinde nicht hören wird, so wird er dir wie der Heide und der Zöllner. Now, pagans and tax collectors aren't really common in our society in the way that they were back then. So Heiden und Zöllner sind nicht Begriffe, die uns so geläufig wären wie damals. I mean, we have pagans, but they kind of think they're cool, little Wiccan type people. Also es gibt so vielleicht schon Heiden, aber sie glauben halt, sie sind so coole and, Leute. Ja. And we have tax collectors, but we don't generally know them. And es gibt zwar Zöllner, aber die kennt man meistens nicht. Back in this day, a tax collector is somebody who could come up to you and demand money. Aber in der damaligen Zeit war ein Zolleintreiber jemand, der auf dich zugehen konnte und von dir Geld verlangen konnte. You had no idea whether they were being fair or not. Und du hattest eigentlich keine Art zu wissen, ob das jetzt gerechtfertigt war. Most of the time they weren't. Oft oder meistens war es nicht gerechtfertigt. And so they enjoyed taking your money. Und die Leute haben es halt genossen, dein Geld an sich zu nehmen. But what they're saying in this and things that I've read about this passage. Und was aber hier steht und was ich auch über diesen Abschnitt gelesen habe, ist, und so wie ich ihn verstehe, ist, dass das ein sehr schwieriger Textabschnitt ist, because this seems very extreme. Denn das scheint ein sehr extremer Vers zu sein. But I had a Bible teacher explain it to me this way, and this makes sense. Aber ein Bibellehrer hat mir das mal so erklärt, und das macht für mich auch Sinn. If you have somebody in your church, wenn es jemanden gibt in deiner Gemeinde, who is just doing things to tear apart the church, die einfach Dinge tut und die Gemeinde schädigt, if I am being unfaithful to my wife, also wenn ich zum Beispiel an meiner Frau untreu bin, and I refuse to go through reconciliation, I refuse to acknowledge that what I've done is wrong, und ich weigere mich der Versöhnung stattfinden zu lassen und weigere mich auch zuzugeben, dass das, was ich tue, falsch ist. Then it is not good for me for the church to say, hey, you know what, we like you, Tim. Dann ist es auch für mich nicht gut, wenn die Gemeinde einfach sagt, hey, Tim, wir mögen dich. It's really okay. I mean, I know it's a bad thing. Es ist irgendwie okay. Es ist eigentlich eine schlechte Sache. Well, we'll just pretend like it's not there. Aber wir tun jetzt einfach so, als ob es nicht da wäre. And just ignores it. Und die Gemeinde das einfach ignoriert. What that does for me is it gives that sin of unfaithfulness a root in my heart. Und was diese Verhaltensweise tut, ist, dass die Sünde der Untreue es zulässt, dass eine Wurzel in meinem Herzen schlägt. And I become enslaved to that. Und ich letztendlich dieser Sünde versklavt werde. And later something happens, I meet somebody else that I can be unfaithful with. Und später treffe ich vielleicht jemand anderem und kann dieser Person dann untreu sein. And it already has a hold on my heart. Und das Ganze hat schon so einen Wurzel geschlagen and in meinem Herzen. And I become a slave to sin. Und ich werde ein Sklave der Sünde. Wouldn't it be so much better for the church to show me real tough love? Also wäre es nicht viel besser, wenn die Gemeinde mir eine harte Liebe zeigen würde? If I am not sorry for what I've done. Also wenn es mir nicht leid tut, was ich tue. And they say, well, we love you, Tim. Und sie sagen, Tim, wir lieben dich. But you can't enjoy the fellowship of this church. Aber du kannst nicht sozusagen die Gemeinschaft dieser Gemeinde genießen. If you continue to not change your mind about this sin. Wenn du einfach darin fortfährst, deine Meinung über diese Sache einfach nicht zu ändern. Because you will destroy yourself and you will destroy others. Denn du wirst dich selbst dabei zerstören und wirst auch andere dabei zerstören. And I have seen I've seen churches do this. Und ich habe das schon beobachten können, wie Gemeinden tun. With great sorrow and pain, saying to somebody. Und wirklich mit viel Sorge und mit viel Schmerz, das jemandem gegenüber aussprechen. As long as you are unrepentant. Solange du nicht Buße tust, nicht bereust. And what unrepentant means, und was das bedeutet, is that their minds have not changed. Dass sich ihr Sinn, ihre Gedanken nicht geändert haben. They are still trapped by this sin. Und sie sind trotzdem noch gefangen in dieser Sünde. Then these churches have told these people, you cannot enjoy the covering and the fellowship of this church. Na, diese Gemeinden haben dann gesagt, du kannst also die Gemeinschaft und auch den Schutz, den diese Gemeinde bietet, nicht weiter in Anspruch nehmen. You know, it's kind of like having a child, a teenager. Es ist ein bisschen so, wie wenn man ein Kind hat, einen Teenager. And finding out that he is taking drugs right in his bedroom. Und man findet eben raus, dass der Teenager Drogen nimmt, und zwar zu Hause in seinem Zimmer. And man, I love this kid. Und du liebst dieses Kind natürlich sehr. And I just don't know what to do, so I'll just kind of ignore it. Und ich weiß nicht, was ich tun soll, also ich werde das jetzt einfach übersehen, ignorieren. This parent should not be surprised if they find this child dead in their bedroom one day. Aber dieser Elternteil soll sich natürlich nicht wundern, wenn er eines Tages dieses Kind vielleicht tot findet. Instead, the parents should do whatever they can to help this child escape from their slavery. Aber dieser Elternteil soll nicht alles versuchen, um diesem Kind zu helfen, aus dieser Gefangenschaft frei zu werden. And what they do is not going to be something that the child likes. Und was, egal welchen Schritt diese Eltern machen, es wird dem Kind nicht gefallen. So I believe this idea of accountability has to do with it comes out of love for the person. Und ich glaube, dass diese Verantwortlichkeit aus einer Liebe entspringt, dieser Person gegenüber. And it comes with much prayer and wisdom. Und es ist auch begleitet von viel Gebet und mit viel Weisheit. And it comes as a last resort. Und es kommt eigentlich als der allerletzte Schritt. With the hope that the person will change their mind. In der Hoffnung, dass diese Person sich doch noch ändern wird. And come back. Und zurückkommt. And when they do come back and change their mind, und we sie welcome them und with open sind, ja, arms. Dann sind wir natürlich da und heißen sie mit offenen Armen willkommen. So that is the last of this group of responses to conflict that is peaceful. Der letzte dieser sechs Teilbereiche, wie man konstruktiv mit Kritik umgeht. And if we look at this diagram once again, you can see it should be encouraging to you. Und es sollte dann eigentlich, es sollte ermutigend sein für uns. Because there's all these things in the middle that we can do. Denn es gibt all diese Möglichkeiten in der Mitte, die getan werden können. That are really good and they actually strengthen relationships. Die wirklich gut sind und Beziehungen stärken können. If you don't have conflict in your relationships, wenn du keinen Konflikt hast in deinen Beziehungen, your relationship will not be as deep if you do have conflict and work through these peacemaking responses. Dann wird deine Beziehung nie so tiefgehend sein, wie wenn du Konflikt hast und diesen Konflikt aber durcharbeitest mit einer dieser sechs Möglichkeiten. But when people work through this conflict, they find that their relationship is so much tighter and deeper. Aber wenn Menschen sich dazu entscheiden, das wirklich aufzuarbeiten, dann finden sie im Nachhinein, dass ihre Beziehung wirklich viel tiefer und viel enger geworden ist. So conflict is an opportunity. So ist Konflikt eine echte Chance. It's a dangerous opportunity. Es ist eine gefährliche Chance. But it's better than no conflict. Aber es ist immer noch besser, als keinen Konflikt zu haben. No conflict is even more dangerous. Keinen Konflikt zu haben ist gefährlicher als das. And so it's important that we understand and that we understand the right responses to conflict. Und so ist eben wichtig, dass wir diese sechs, diese richtigen Antwortmöglichkeiten auf Konflikt verstehen. And it's important that we trust God enough to believe that these are the ways to deal with conflict. Und es ist wichtig, dass wir Gott wirklich darin vertrauen, dass das die richtigen Antwortmöglichkeiten darauf sind. So let's pray. Und so wollen wir beten. Father, I thank you that you care about our lives. Ich danke dir, dass unser Leben dir wichtig ist. That you care about our relationships. Und dass du dich kümmerst um unsere Beziehungen. The biggest conflict that we have ever had is our conflict with you. Und der größte Konflikt, den wir je haben werden, so haben, ist der Konflikt mit dir. Where we have totally rebelled against you. Wo wir völlig gegen dich rebelliert haben. And you responded by sending your son Jesus to die for us. Und du hast geantwortet, indem du deinen Sohn geschickt hast, um für uns zu sterben. This type of love is amazing. Und diese Art der Liebe ist unglaublich. And all we have to do is receive it. Und alles, was wir tun müssen, ist sie zu empfangen. And follow you. Und dir folgen. And if there's someone here today who has not yet said, "Yes, I'm going to follow you, Jesus." Und wenn heute Morgen jemand hier ist, der noch nicht gesagt hat, ja, ich möchte dir folgen, Herr Jesus. I'd just like to pray with you. Ich möchte gerne mit dir beten. And I will pray, and if you'll just pray in your hearts with me. Ich möchte gerne beten, und wenn du willst, kannst du einfach in deinem Herzen mitbeten. God, I have rebelled against you. Gott, ich habe gegen dich rebelliert. And I am sorry. Und es tut mir leid. I thank you that you sacrificed your son. Ich danke dir, dass du deinen Sohn geopfert hast. To die in my place. dass er an meiner Stadt gestorben ist. So that I could live with you. Damit ich mit dir leben kann. And I don't understand everything that means. Und ich verstehe vielleicht nicht alles, was das bedeutet. But I want to follow you. Aber ich möchte dir folgen. I can't do it myself. Ich kann es nicht alleine. If you've prayed this prayer this morning, wenn du dieses Gebet heute ausgesprochen hast, please talk to somebody who you know who is a follower of Jesus. Dann sprich bitte mit jemandem, wo du weißt, dass diese Person Jesus folgt. Or one of the leaders here at this church. Oder mit einem der Leiter dieser Gemeinde. And ask them to help you to know how to do this. Und bitte diesen Menschen, dir zu helfen, wie das Ganze geht. I thank you for the reconciliation that we have from you, Jesus. Ich danke dir, Herr, für die Versöhnung, die wir durch dich haben. And I pray that we would extend that to our relationships. Und ich bete, Herr, dass diese Versöhnung auch in unseren Beziehungen angewendet wird. In Jesus' name. In Jesu Namen bete ich.